Der Hoffnungsschimmer am Horizont rückt in weite Ferne. Gingen die Finanzminister der Eurogruppe vor 4 Wochen noch davon aus, dass bereits im Spätherbst dieses Jahres die Talsohle durchschritten sein könnte, so mehren sich jetzt die Zeichen, dass alles noch viel länger dauern könnte. Wir müssen feststellen, dass die wirtschaftliche Lage seit unserem letzten Zusammentreffen sich weiter verschlechtert hat und dass es mittlerweile unzweifelhafte Hinweise darauf gibt, dass die Rezession nach Härte ausfallen wird. Wir befinden uns in einer tiefen Krise und werden vor dem im Jahr 2010 wohl keine Trendwende erleben, erklärte der Vorsitzende der Eurogruppe Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker. Noch im Januar ging die EU-Kommission von einem EU-weiten Minus von 1,9% aus. Inzwischen hat die Europäische Zentralbank das Minus auf 2,7% nach unten korrigiert und die nächste Prognose der EU-Kommission im Mai dürfte kaum besser ausfallen. Wie stark der Einbruch ist, zeigt sich auch daran, dass nach Ungarn und Lettland nun voraussichtlich auch Rumänien mit einem Notkredit aus dem dafür eingerichteten EU-Fonds unterstützt werden soll, um die Zahlungsunfähigkeit des Landes zu vermeiden. Erst Ende des vergangenen Jahres hatte die EU diesen Topf auf 25 Milliarden Euro verdoppelt. Bislang sind daraus 6,5 Milliarden Euro an Ungarn geflossen und 3,1 Milliarden an Lettland. Wie hoch der notwendige Betrag für Rumänien ausfallen werde, ließ der Währungskommissar offen. Aber wir brauchen dafür auch klare Auskünfte über die Risiken, um mögliche Fehlsteuerungen zu verhindern. Und in diesem Zusammenhang sind wir auch bereit, da Unterstützung zu geben, wo sie gebraucht wird. Beobachter rechnen mit einem erneuten Milliardenbetrag, den die EU für Rumänien an den internationalen Finanzmärkten wird aufnehmen müssen. Der Währungskommissar zeigte sich aber auch zuversichtlich, dass das insgesamt zur Verfügung gestellte Kreditvolumen vorerst nicht weiter ausgeweitet werden müsse. Noch sei genügend Spielraum vorhanden. In die Rettungsaktion soll zudem auch der Internationale Währungsfonds einbezogen werden. Der österreichische Finanzminister Josef Pröll hatte zuvor gewarnt, wahrscheinlich würden die 25 Milliarden Euro nicht ausreichen, wenn die Entwicklung so weitergehe. Die jüngste Kritik aus den Vereinigten Staaten, Europa tue im Vergleich zu wenig, um die Konjunktur wieder zu beleben, wiesen die Finanzminister der Eurogruppe prompt zurück. Insgesamt würden sich die Konjunkturprogramme auf ein Volumen von bis zu 3,5% des Bruttoinlandsprodukts der EU belaufen, erklärte Juncker. Insofern gäbe es im Moment keinen Bedarf, da nachzusteuern. Auch Bundesfinanzminister Peer Steinbrück hatte weitere Maßnahmen abgelehnt. Wir haben in Deutschland gerade ein zweites Konjunkturprogramm von über 50 Milliarden investiert. Wir debattieren keine zusätzlichen Maßnahmen.